besser, ich aber kann es besser. Viel gleich der Riesenein, viel gleich der Riesenein. Das Land so schön und lieblich, so schön von Ferne trat. Sie sagen alle Weile, sie sagen alle Weile. Ja. Ja, liebe Hörer, grüß Gott draußen. Ihr ahnt schon, was ihr eingeschaltet habt, oder ihr wart wahrscheinlich noch dran. Grüß euch Gott draußen in Tübingen. An den Radio-Volksgeräten und Empfängern. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle eine dicke, fette, rote Wurst in der Hand, weil jetzt wird es ziemlich zünftig nächste halbe Stunde. Diese rote Wurst schiebt euch jetzt bitte in die rechte Hosentasche, die linke Hand dann an den rechten Hosenbeinaufschlag. So kompliziert. Ihr wisst schon, worauf es rausläuft. Mit der rechten Hand den Reißverschluss aufmachen. Oh, jetzt aber. Na, am Rucksack natürlich. Herrschaftszeiten. Und mit dem linken Bein die Wurst aus der rechten Tasche holen. Habt ihr es geschafft? Dann hier anrufen. 760-204 Wüstewelle, euer Radio für die Abendgymnastik. Du, Kai, kriegst das nicht hin mit der Wurst, da was du sagst. Uah, das ist ja ekelhaft, dass du da... Mei, jetzt ist die ganze Hose in der Zeit. Das war doch nicht ernst gemeint. Deife. Du, Kai, frag mir mal, was ich heute den ganzen Tag mache. Was hast du eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Ich bin heute extra mit meinem kleinen Auto in die Schweiz gefahren und hab da einen Schweizer Wurstsalat gesucht. Mhm. Und hab überall gesucht und keinen gefunden, es war furchtbar. Und aber am Schluss hab ich in Winterthur bei einer Thailänderin einen Hotdog gekriegt. Und dann rat mal, was auf dem Hotdog oben drauf war. Wurstsalat? Nein! Currysauce! Igitt. Da muss man doch nicht in die Schweiz für. Doch, ich schon! Und ich hab's aber dann trotzdem gegessen. Pass auf, ich sag jetzt armes Würstchen zu dir. Armes Würstchen. Ja, danke schön für dein Mitgefühl. Ja, andere arme Würstchen haben wir heute auch in der Sendung. Wir haben die ganze Sendung voller armer Würstchen heute. Ja, wir schalten jetzt da um ins Studio. Wir begrüßen das Publikum bei einer Diskussionssendung. Wir haben ja letzte Woche schon den Michi im Studio gemacht. Das ist ganz aufregend. Ja, und der Michi ist Erstsemester, genauso wie sein Kollege Flo. Ja, hallo. Hallo Flo. Hi. Ihr habt jetzt bestimmt schon eine aufregende erste Semesterwoche hinter euch. Total, ja. Partys, und ihr wart bestimmt auch schon ein paar Mal in der Mensa jetzt. Oh ja, auch so. Das schmeckt so lecker, das ja, fand ich total lecker. Lieb dort, das Essen. Und ihr seid auch inzwischen beide eingerieben, eingeschrieben. Eingerieben natürlich auch. Vielleicht könnt ihr mir gerade am besten mir erzählen, man sagt ja immer, die Studenten werden so unfreundlich behandelt und ihr habt mir ja gesagt, dass es gar nicht wahr ist und dass ihr sehr gute Erfahrungen gemacht habt und ihr könnt mir vielleicht mal kurz erzählen. Ja. Vielleicht der Flo mal an. Ja, also ich selbst, ja. Ja, bitte, ganz Flo, fang doch ja, mal an. Also ich war auch total überrascht, weil meine große Schwester hat mir immer erzählt, so die älteren Semester, die würden einen immer, und du weißt schon, ne, Michi, du ja auch. Ja, aber nö, war denn überhaupt nicht so. Also sind alle eigentlich total lieb. Also lieb. Lieb, ja. Dann aber erzähl doch mal, wer ist denn lieb? Ach, die von der Fachschaft, die sind so voll nett, die sagen einem dann auch alles. Total aufgeschlossen auch und oft auch ganz, ganz richtig abgefahrene Typen. Ne? Und zu welchen Professoren man hingehen kann und zu welchen nicht so. Und, ja, welche Professoren sind denn zum Beispiel lieb? Ah, der Professor Furz, der ist total. Oh, der ist ein richtiger Schnucki. Professor Furz? Auch, bei dem möchte ich auch gerne mal in den Lehrstuhl schlupfen, irgendwann mal, wenn es klappt. Und auch die Mensa-Frauen, also diese ganzen, die orientalischen Weiblein mit ihren Kopftüchern, die sehen ja schon ulkig aus, ne? aber trotzdem echt auch Das sind doch gar keine Professoren. Nee, das sind Orientalien an der Wurstausgabe. Habt ihr schon mal eine Nachportion geholt, auch in der Mensa? Ja, du nicht. Also ich hab da immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, das ist total kostenlos. Ja, geil. Voll gut. Auch schon mal beim Clubhausfest auch schon, ja. Oh, das war total scheiße. Ich habe gefragt, ob es Eintritt kostet. Ja, bei mir war es ganz schrecklich. Ja? Ja, darf ich was ausreden? Also der Kai, der ist überhaupt nicht lieb zu mir hier. Der fasst mich immer komisch an. Echt? Ja, total das von der Seite. Das gehört sich so im Radium. Achso, die Wurst noch nicht richtig in der Tasche raus. Ja. Und was sagt er immer, in der Universitätsbibliothek geht es so zu und das Personal ist auch ab und zu etwas überfordert. Erzähl doch das von der Clubhouse-Party, Flo. Ja, mit der Clubhouse-Party, das war total irre. Weil ich dachte immer, das sei kostenlos. Und dann war so ein Typ an der Tür, ein total großer, bestimmt schon 10. Semester oder so Langzeitstudent. Ja. Und der hat dann gesagt, gesagt 10 Mark und ich so voll, die ihm halt die 10 Mark voll aus der Tasche und die 10 Mark voll Knitter und ihm aber... Wie hast du ihm gegeben? In die Hand habe ich ihm voll gegeben. Oh krass, ja, total, okay, jetzt, ja, ja, ich muss jetzt mal hier gehen. Kurz... Könnt ihr mal kurz einen Rand halten? Da können wir zum Abschluss nochmal sagen, wer was... Ihr wart jetzt hier und habt ja irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht, auch in der ersten Woche. Es hörte sich alles sehr positiv an. Ja. In der ersten Uniwoche mal kurz zusammengefasst. Die Hörer interessiert. Was hat nicht geklappt in der ersten Uniwoche? Michi, sag das du einfach mal. Also wir haben halt eigentlich gedacht, also, ja, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, also, wir haben uns gedacht jetzt, wir sind immer lieb zu allen, machen hier positive Stimmung und dann gibt es auch ordentlich was zu poppen, aber... Ist nix. Nee, also wir haben praktisch passiert, die ganze erste Woche noch nicht gepoppt. Also ich spiele den ganzen Tag an mir rum, passiert nichts. Ne? Ja. Kann ich auch zurück. Das ist doch scheiße. Kann ich auch zurück nach Paderborn gehen, da kann ich das auch machen. Die ganze Zeit und ne? Scheiße, echt. Das kann ich auch in Paderborn machen. Ja, also gut, Michi und Flo, danke schön, dass ihr im Studio warst. Kacke, und, ne? Ja, und vielleicht wird es in der nächsten Woche besser. Ich glaube auch. Ich bin jedenfalls weiter lieb zu allen. Ja. Gut, wir sind jetzt auch lieb zu unseren Erstsemestern und bieten euch ein bisschen gute Unterhaltung auf gehobenem Niveau. Ziege hab ich Freude, sie ist ein wunderschönes Tier. Haare hat sie wie von Seide, Hörner hat sie wie ein Stier. Meck, meck, meck, meck, meck, meck, meck, meck. Sie hat ein ausgestopftes Ranze, wie ein alter Dudelsack. Und ganz hinten hat's ein Schwanze, wie ein Stängel raucht Tabak. Meck, meck, meck, meck. Meck, meck, meck, meck. Meck, meck. Ja, nach dem enormen Erfolg der Reinhold-Messner-Tage letzte Woche wird das also gleich wiederholt in leicht veränderter Form mit den Esoterik-Tagen 1996 unter dem Slogan Bewusst sein 96. Das ist ein Veranstaltungstipp hier bei der Wüstenwelle. Und als besonders schöner, eigentlich total schöner Veranstaltungstipp, fällt da eigentlich gleich ins Auge eine Sonderveranstaltung am 9. November im Raum A. Dort wird es einen Vortrag geben zum Thema Channeling, Kontakt zu Lichtwesen. Oui, oui. Hans-Peter Thies führt zunächst theoretisch in das Thema ein. Also es gibt mehrere verschiedene Arten von Lichtwesen und Sie können... Iris Tuyala-Sauter stellt sich als Kanal für Durchgaben zur Verfügung und sie beginnt mit der Vorstellung des Lichtwesens, das sich gemeldet hat. Die Teilnehmer können dann ganz, ganz persönliche Fragen an das Lichtwesen stellen. Entschuldigen Sie, sind Sie noch Jungfrau? Achtung, Achtung! Es wird kein Kontakt zu Verstorbenen aufgenommen, sondern ausschließlich zu Lichtwesen, wie zum Beispiel dem Erzengel Michael oder Metatron. Ich glaube, das war ein ganz guter Veranstaltungshinweis, oder? Ich glaube, es wird die Hörer begeistert von den Sitzen, die gerissen haben. Ja. Wer noch sitzt, kann uns anrufen. 763-1420. Das stimmt überhaupt nicht, aber ihr habt euch die Nummer ja vorhin gemerkt. Dann müssen wir ja jetzt nicht nochmal die Nummer sagen. Gut, dann können wir dann zum nächsten Beitrag kommen, indem wir abrupt die Musik aussetzen lassen. Oh ja. So, der nächste Beitrag. Ja, dann müssen wir, glaube ich, nochmal umschalten. Ah, das ist immer schwierig. So, jetzt aber. Ja, Herr Abgeordneter. Hagen Kluck heißt der Mann. Hagen Kluck von der FDP in Reutlingen. Herr Landtagsabgeordneter. Herr Hagen Kluck, Sie haben letzte Woche was gesagt. Ja, stimmt das? Das habe ich richtig getan. Und was haben Sie dann... Auf dem Podium. Auf dem Podium. Und bei einem Gläschen Rotwein. Wo Sie es erwähnen? Aha. Haben Sie denn keinen Rotwein hier? Ich trank ja Bier an dem Abend. Ah. Und wenn Sie nochmal wiederholen... Was hat das mit meinem Rotwein zu tun? Eigentlich nichts. Hm. Merlot. Ja, wir von der FDP sind ja für das Nichts sehr zu haben. Ach so, aber stellen Sie Ihre Frage, wenn Sie noch mal, junger Mann. Da war doch noch ein anderer dabei, mit dem Sie damals sprachen. Wer war das dann? Ich kann mich nicht erinnern. Das war... Ich kann mich nicht erinnern, da jemanden gesehen zu haben. Lothar Bisky von der PDS. Außer meinem Schnauzbart. Was? Lothar Bisky von der PDS. Das ist möglich. Ja. Er trank damals seltsamerweise... Haben Sie meinen Rotwein jetzt? Bier und kein Whisky. Bereit. Ja, und was sagten Sie dann zu Biski letzte Woche? Also ich habe mich mit ihm darauf verständigen können, dass im Kapitalismus, anders als jetzt zum Beispiel Kommunismus oder in anderen Poststrukturalismen, die Versorgung der Bevölkerung mit Menschen aus anderen Gesellschaftsschichten gewährleistet ist. Sie können also durchaus, wenn Sie einer niedrigeren Schicht angehören, manchmal auch ein Bier zusammen mit einem Millionär trinken, habe ich zu ihm gesagt. Und er hat mir auch zugestimmt. Das ist für einen Menschen von der PDS durchaus erstaunlich. Und wie Sie haben gesagt, Sie können also durchaus mit Millionären gelegentlich mal einfach so los und ein Bier trinken. Ja, ich habe hier eine Bandaufzeichnung mitgebracht von einem solchen Ereignis. Ich kann das vielleicht einspielen. Ja, das können Sie mir gerne einspielen. Biere mit Millionären. Folge 1. Von und mit Hagen Kluck. Auf eurer Tagesordnung. Ja, das wird ein schöner Abend. Das weiß ich jetzt schon, mein Lieber. Ach, Sie haben auch schon Ihr Pilz bekommen. Ja, dann können wir loslegen. Wissen Sie, was ich immer zu meiner Frau sage, ist, der gesellschaftliche Diskurs dieser Tage ist ja ganz schön Schlagseite bekommen. Was? Ja, jetzt nehmen Sie doch mal einen Schluck, damit wir da mal in die Gänge kommen. Also, sehen Sie, wir von der FDP haben ja Prozentpunkte verloren und da denke ich, das kann man dann bei einem gepflegten Pilz abends schon mal in der Kneipe besprechen. Ja, Sie sagen ja gar nichts. Bitte? Ja, da hätte ich mir doch von einem Mann Ihres Standes anders erwartet. Also, das ist überhaupt keine gepflegte Unterhaltung, das ist überhaupt keine gepflegte Konversation. Hätte ich gleich zu Hause bleiben können und Rotwein trinken, Herr Fischmann. Jetzt sagen Sie doch was. Meck, meck, meck, meck. Meck, meck, meck, meck, meck, meck. 25 Jahre Meck in Tübingen. Um Gottes Willen. So. Ja. Als nächstes. Oh nein. Tja, ein Drama hat sich abgespielt in der deutschen Geistesgeschichte. Ein Drama, das nicht nur an den großen Presseorganen vorübergegangen ist, sondern bislang auch an der Wüstenwelle. Aber das kann so nicht weitergehen, deswegen machen wir es heute publik. Ja, wir machen es aller Welt bekannt. Schneiden den Puls der Zeit mächtig auf und an. Und gucken, was rauskommt. Ja, und es quillt schon mit Macht. Und Michael, willst du vielleicht in den Themenbereich einführen? Ja, also, der Florian und ich, wir saßen also neulich im Brecht-Bau. Wir haben da unheimlich lecker Apfelsaftschorle getrunken. Und dazu geraucht, denn wir saßen in der Raucherecke. Mm. Und was lag da vor uns auf dem Tisch? Da fanden wir was ganz Furchtbares. Königsblau. Königsblau, hören wir da schon unser unterbewusstes, man sagt ja unterbewusstes. Türkis. Spricht aus uns Türkis heraus. Türkis sagt es gerade, Türkis ist völlig am Fall vorbei. Wir fanden also auf dem Tisch in der Raucherecke einen Tintenlöscher. Stand jedenfalls drauf. Ist schon Tintenlöscher drauf. Du hast ihn dabei, Michael. Ja, sollen wir vielleicht den Hörern vorlesen, was genau drauf stand? Sie sehen ihn jetzt vor uns. Auf dem Tintenlöscher steht Tintenlöscher. Löscht königsblaue Tinte. Nein, das steht gar nicht. Da steht hier schreiben und hier löschen. Das ist auch richtig, das steht nämlich gar nicht mehr das drauf. Das ist kein Widerspruch. Königsblaue Tinte. Wir haben uns aber doch ein bisschen Gedanken gemacht. Wem der wohl gehört? Wem der wohl gehört? Zum einen, wir haben vermutet, vermutlich einer Erstsemester in mit großem R. Aus Maulbronn. Ja, vermutlich aus Maulbronn. Falls ihr uns gerade hört, dann soll es doch bitte melden unter der Nummer 763104. Wir sind jedenfalls für euch da und würden ihn auch gerne zurückgeben. Das ist überhaupt nicht die richtige Nummer. Schon wieder gelungen. Wir haben uns aber auch Gedanken gemacht über den Verfall der Namen von diesen Löschgeräten, die in unserer Jugend hieß das nämlich noch zumindest Tintentod, wenn nicht gar Tintenkiller. Manchmal besonders schöne Exemplare, sogar Tintenterminator. Ich hatte den GH Superpirat und dann später den Tintenhitler. Ich hatte dann irgendwann den GH Königsblauer Holocaust. Auch ein schönes Exemplar. Ja, heute dagegen werden Tintenlöscher offensichtlich mit dem Spruch beworben: Wir bitten die Tinte an den Verhandlungstisch. Das ist natürlich eine ganz andere Zeit, die jetzt angebrochen ist. Und vielleicht kann uns die Besitzerin dieses Tintenlöschers auch darüber Aufschluss verleihen. Das finden wir schön. Wir geben nochmal eine Telefonnummer bekannt. Bitte anrufen 600879 hier in Tübingen. Wir freuen uns über jede Art von Erleichterung. Wir lassen uns auch gerne mal den Hintern abwischen, wenn wir auf dem Klo waren. Ja, am liebsten mit einem Hinternlöscher. Stimmt, das soll es ja geben. Oder einem Hinterntod sogar. Vielleicht besser nicht. Ja, bis die Hörerin jetzt angerufen hat und auch ihren Tintenlöscher, Killer oder Pirat dann wiederbekommt, machen wir jetzt ein zünftiges Stück Musik. Ja, meine lieben Brüder, Ich habe euch etwas mitgebracht aus meiner Plattenbox. Es ist eine alte Aufnahme von 1996 mit Lothar Schreivogel an der Stimme. Und er singt uns einen Satz, den 23. aus seiner jungfräulichen Elektrooper. Das rote Lämpchen soll erlöschen. Irgendwo brennt für jeden ein rotes Licht. Sei es am Fernseher, am Videorekorder oder an der Stereoanlage. Das rote Lämpchen soll verlöschen. Standby-Schaltungen an Elektrogeräten treiben den Stromverbrauch in die Höhe. Irgendwo brennt für jeden ein rotes Licht, sei es am Fernseher, am Videorekorder oder an der Stereoanlage. Sehr verehrte Brüder, sehr verehrte Brüder, Sie hört Musik. Aber sehr verehrte Brüder, Sie hörten Musik, Sie hörten echte Musik, Sie hörten nicht irgendeine Musik, Sie hörten echte Lothar Schreivogel Gesangsmusik. Und wir schreiten jetzt zur nächsten Nummer. Es geht wieder um ein Lichtwesen, glaube ich. Ja, wir bringen jetzt eine Folge aus der bekannten, beliebten Serie Dove Berufe. Ja, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und wird ja auch Zeit. Also, wir sitzen hier im Studio, das kennt man schon. Draußen vor den Fenstern ist die Nacht runtergefallen. Die Wolken oben am Himmel hängen nach wie vor. Und wir hängen hier im Studio. Bei mir habe ich, ja, wen habe ich denn hier bei mir? Bei mir habe ich ein Lichtwesen. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist mehr so ein formloser Nebel, der da auf dem Sitz. Bitte ordentlich hinsetzen. Hallo. Also, Moment, darf ich mich erstmal nach dem Geschlecht erkundigen? Geschlecht? Und dass wir vielleicht auch den Hörern vorstellen, was hier im Studio gleich passieren soll. Das lege ich Ihnen hier auf den Tisch, das Geschlecht. Das ist leider schon alles. Ja, wir haben hier ein Lichtwesen des neutralen Geschlechts. Hier bei uns im Studio mit leichtem... Positiv, negativ. Leichtem männlichem Einschlag, würde ich sagen. Ja, liebes Lichtwesen. Wie ist das denn mit der Stromrechnung? Ich stelle mir das, wenn man den ganzen Tag lang leuchten muss, ganz schön schwierig vor. Ja, und haben Sie mal versucht, bei mir den Strom abzukassieren? Das klingt bedrohlich. Würden Sie sagen, dass Sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen? Unbedingt, ja. Unbedingt. Also ich wundere mich auch, dass noch gar keine Schritte ergriffen worden sind. Wir haben jetzt demnächst dieses Seminar also, wo dann auch durch einen Kanal, das ist glaube ich der Kanal von der Frau, jetzt habe ich den Namen nicht mehr parat, da soll ich dann also beschworen werden durch den Kanal. Ja, wie geht so eine Beschwörung vor sich? Wir haben sie jetzt hier also von der Promotion-Agentur und dieser Esoterik-Tage bekommen, aber... Das kostet 1.000 Mark. Da kommt eine Rechnung von den Stadtwerken, das kostet 1.000 Mark mindestens. Ne? Wie lange brennen Sie dann? Ich untertreibe. Ja, brennen, das sind also enorme Energie. Ja, wie ist es mit der Fassung, liebes Lichtwesen? Ihre Fassung ist kompatibel mit den meisten Lampenfassungen. Ja, natürlich, Sie können mich in Ihre Lampe schrauben, aber ich bin also auch ein bisschen, sagen wir mal, unstet. Leuchte nur dann, wenn es mir gerade passt. Ach, das ist also eher geeignet für Kellerräume oder so, wo man dann nicht ständig hin muss, sondern die Disco immer Beispiel. Wieder mal gucken kann, ob jetzt gerade. Also als Lichtwesen Licht denke ich auch mit Lichtgeschwindigkeit und dann ändere ich auch meine Meinung mit Lichtgeschwindigkeit und dann kann es passieren, dass. Das ist für die Techno-Disco vielleicht dann auch geeignet. Ja, innerhalb weniger Sekunden aufleuchte und wieder verlösche. Hui. Ja, dann. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr, mit Ihnen zu reden, übrigens. Ja, es ist auch gar nicht so sehr interessant. Also ich würde sagen, wir danken schön dem Lichtwesen. Den zweiten Eingang in den Mischpult. Nein, nicht ins Mischpult. Nein! Doch, ich mache ihn. Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal saßen eins, zwei Hasen. Fraßen ab das grüne, grüne Gras, fraßen ab das grüne, grüne Gras, wie es auf den Rasen. Als sie sich nun satt gefressen hatten, setzten sie sich nieder. Ja, wir sind heute eine sehr musikalische Tagesordnung. Deswegen jetzt auch gleich noch ein musikalischer. Nee, ist gar nicht musikalisch. Ne? Na, ich wollte ein bisschen was erzählen, so über kulinarisches. Ja, kulinarisch war es, genau. Ein kulinarischer Beitrag von. Angermeier. Angermeier, von Herrn Angermeier. Alois. Jetzt hier bei der Tagesordnung. Wüstewelle. Ja, grüß euch Gott. 96,6. Grüß euch Gott jetzt, gell? Ich bin Herr Angermeier, bitte. Ich bin der Angermeier Alois und ich bin jetzt 65, gell? Das ist heute die 65. Tagesordnung, aber ich gehe noch keineswegs in die Rente, weil ich fräse ja unheimlich gern und ich saufe ja unheimlich gern. Bloß ist jetzt gerade das Blöde, meine Frau ist im Urlaub, gell, auf der Kur, gell. Sie ist ein bisschen über die Jahre, gell. Naja, was heißt das schon, gell. Und ich habe da meine eigenen Rezepte, gell. Ich nehme zum Beispiel einfach einen gut abgewogenen Tintenkiller her, gell. Und den schneide ich dann mit einem scharfen Messer in kleine Stückerl, ne, so Ringe. Ringen muss dann, muss, ja, okay, so ungefähr. Und dann muss ich das natürlich etwas in eine Panade wenden. Die mache ich am besten aus Sägemehl und ein bisschen so Ei dazu. Und dann wende ich das so und dann einfach mit ein bisschen Fett, gell, eine kleine Idee, nicht viel, so halb Pfund vielleicht. Nein, und dann die kleinen Ringel ein bisschen liebevoll, gell, ausbochen, gell, ein bisschen ausbochen. Und dann werden es sehr knusprig, also Resch, sagen wir. Resch muss es sein. Und dazu trinke ich also unheimlich gern so einen, vom österreichischen Bodensee, wie heißt es noch gleich, der Balaton. Trinke ich ein Gebräu, das heißt Grüner Veltliner. Und das kann ich auch ganz gerne als Scheibenwischgetränk dann hernehmen. Das schmeckt also wirklich ausgezeichnet und das unterschreibe ich auch jetzt, gell. Und jetzt muss ich noch was anderes erzählen. Ich esse auch andere Dinge ganz gern, zum Beispiel Würst, ab und zu. Aber ich glaube, das war's einmal für heute, gell. Tschüss, euer Alois Angermeier. So geht es im Schnitzelputzhäusel, da singen und tanzen die Mäuse. Und bellen die Schnecken im Häusel. Im Schnitzelputzhäusel, da geht es gar toll. Da saufen die Tische und Bänke sich voll. Pantoffeln gar unter dem Bette. So geht es im Schnitzelputzhäusel. Da singen und tanzen die Mäuse. Und bellen die Schnecken im Häusel. Der Tisch legte sich in das Bett und war krank. Da heulte der Sessel, da weinte die Bank. Sie beten gar jämmerlich klagen. So geht es im Schnitzelputzhäusel. Da singen und tanzen die Mäuse und bellen die Schnecken im Häusel. Es saßen zwei Ochsen im Schaf. Ja, jetzt hat uns das Lichtwesen offensichtlich wieder verlassen. Ich nehme an, ihr seid zu Hause gerade schon kräftig am Kochen. Mit ganz leckeren Zutaten, Tintenkillern, Tintenpiraten und eurem guten Pelikan Schulfüller mit Wechsel königsblauer Patrone. Manchmal auch türkis. Also bei uns fingen die Mädchen dann immer so in der Mittelstufe an, türkis zu schreiben. Ja, ja. Also wenn wir zum ersten Mal... Und auch mit so breiten Federn, damit es dann kalligrafisch also aussieht. Pollution hatten, dann fingen die an, mit türkiser Tinte zu schreiben. Es wechselte dann später nach lila. Und unsere Biologielehrerin sagte, als wir die Geschlechtsorgane beschrieben... Bei den Nieren habt ihr doch auch nicht gelacht. Naja. Ganz schlimm fand ich die, die mit gelber Tinte geschrieben haben, denn da konnte man dann überhaupt nichts mehr lesen. Ich könnte auch noch als Nachtrag zur letzten Sendung eine wirklich bescheuerte Schulanekdote schnell, bevor wir zu unserem letzten Beitrag kommen, zum Besten geben. Es erzählte nämlich die gleiche Biologielehrerin, bei der wir nämlich auch Erdkunde hatten, einmal in der Stunde einen Witz, der ist eigentlich sehr alt und geht so, da kommt also eine Frau auf den Markt, bestellt bei der Marktfrau Kartoffeln. Dann kriegt sie also Kartoffeln von der Marktfrau und fragt dann noch nach, sind das deutsche? Sind das auch deutsche Kartoffeln? Genau so. Und dann sagt die Marktfrau, wieso? Nee. Wollen Sie mit dir reden? Und dann haben wir also ganz laut gelacht. Hat also unsere Biologie- und Erdkundelehrerin gesagt, diesen Witz kann man auch mit Äpfeln erzählen. Ist echt hier. Das haben wir nicht geglaubt. Kommt ein Apfel zum Markt? Dann haben wir, nein, so halt nicht, sondern kommt eine Frau zum Markt. So war es nämlich. Geht zur Marktfrau, sagt, ich möchte Äpfel. Und die Marktfrau zählt also die Äpfel ab. 5, 7, 20. Und dann fragt die Frau, sind das auch deutsche Äpfel? Da fragt die Marktfrau, wieso? Wollen Sie mit dir reden? Naja, und dann... da weiß ich auch einen, da kommt ein Junge mit dem Taschenrechner ins Bordell und ruft, naja, habe ich jetzt vergessen. Also wir haben dann jedenfalls unsere Biologielehrerin gefragt, ob der auch mit Erdbeeren geht. Und dann hat sie uns mit Erdbeeren erzählt und so weiter und so fort. Die ganze Stunde. Das ging über Tage hinweg, nehme ich an. Das ging... Ja, nächste Woche erzählen wir dann nur Witze mit Marktfrauen und Taschenrechner. Nee, Taschenrechner waren... Dann nicht im Spiel. Ich kann auch einen mit Weintrauben. Vielleicht geht er auch mit Taschenrechnern. Kohlköpfe? Muss ich sie mal fragen. Du hattest noch eine andere Geschichte parat. Ach so, ja, diese Schwabennummer jetzt nochmal. Ich bin ja zur Wurmlinger Kapelle gewandert letzten Sonntag. Und dann, als ich gerade mich anschickte, den letzten Hügel, auf dem die Kapelle selbst dann auch steht, zu erklimmen, da geschah Folgendes. Mir kamen zwei Leute entgegen und die redeten etwa folgendermaßen miteinander. Ja, aber wo hast denn du jetzt letzte Woche da deiner Frau gekocht? Weißt du, ich koche ja normalerweise. Und dann haben wir dann gedacht, am Markt habe ich einen Fisch gekauft und ein Lichtwesen, das ist so ein neumodisches Zechsel aus Arabien. Ein Lichtwesen, ich schaue das. Und eines in Pfannkau, hast du das hätte geschmeckt. Ich sag's dir. Viel Fett, nein. Weißt du, früher am Markt, da hat es halt Äpfel gegeben. Ja, klar. Und sonst nichts. Und dann hast du gewusst, wo es lang geht. Was der Kaufer kauft. Ein Lichtwesen, schau jetzt das. Ich weiß. Huch. Das war's gerade, oder? Ja, und dann warum noch eine Kapelle da oben? Dann wurde das also immer lauter, was die redeten. Ich verstehe. Was hast du in der Gruppe, was hältst du von den Särgen? Hinter einer Hecke? Ach, sind halt so arg he, gell? Ich hätte mal gerne sehen, wie die da drin liegen. Ich glaube ja gar nicht, dass da überhaupt noch drin liegen. Dass da überhaupt jemand drin ist? Nein. Dann wurde meinten, was da drin ist. Wieder. So laut, was die redeten plötzlich. Also, weißt du, im Kirchli da oben ist ja schon schön, gell, was ich da an der Altar machen wollte. Aber, also in der Gruft? Nein. Nein. Da schaut es dunkel, gell? Das ist finster. Fledermäuse hängen da an der Decke. Das ist nichts. Was die Norddeutsche, gell? Da habe ich mich dann das also hätte sie mal den Haschmi machen lassen sollen. Mhm. In der Gruft. Ja, klar. Sag's doch noch. Der Haschmi hätte es auch geschmiert. Ja, klar. Rot hätte also, er die Wind auch geschmiert. Und gut wäre es gewesen. Und gut wäre es gewesen. Baroger Scheißdreck. Ja. Warum das alles? Warum müssen wir uns das mit anhören? Dieses Gebrabbel. Kommst nächste Woche mit auf den Spitzberg? Dann ja, klar. Fand ich irgendwie auch doch wieder super. Gar nicht so schlecht. Bin dabei. Ich habe mir gedacht, mit. Sofort. Es muss wohl Gottes Wille grüne, sein. Euch schon, grüne so Knollenblätter. Fliegerpilz. Dann habe ich mich wieder an das Lied erinnert. Die grüne kannst du nicht fressen. An das Lied, Schwinderpolitik. Das wir 93 in München auf dem Kirchentag zusammengesungen haben. Die grüne kannst du nicht fressen. Beim Abschlussgottesdienst. Ich sing's gerade mal vor. Schwäbelt einander an, so wie denn? Euch Christus, Christus angeschwäbelt hat, ja, zur Ehre Gottes. Wie hast du gesagt, wenn du die Gruft rot angeschmiert hättest? Wäre das nicht passiert. Nicht möglich so wäre es gewesen. So verhält es sich doch mit den Schwaben. Heiland, zack. Dann habe ich von der Kapelle runtergeguckt und auf der Straße unten, die man da sieht, rasten gerade zwei Autos ineinander. So geht es in Stützen und Häusen. Das ist So, schön ist gewesen. Nein, das war pundig wieder. Pundig war. Eure Tagesordnung ist gewesen. Viel Spaß im Orchid. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Tagesordnung. In der Roten Gruft. Live. In der Roten Gruft. Ja, wenn sie nur rot gewesen wäre. Live aus der Roten Gruft. Unter dem Motto 65 und noch kein bisschen eine Vorspeise. Oder so ähnlich. Das Motto, also 65 und noch kein bisschen Tagesordnung. Ja, das ist auch, das ist super. 65 ist Tage und noch kein bisschen Ordnung. Das ist gut. Also, so ist bleiben. Das war unser Motto. Sehr schön. Gut. Präsentiert wurde euch die heutige Sendung von Florian Werner. Clemens Kieser. Lothar Heinle. Michael Ebmeier. Und Kai Schreiber. Geschafft. Hurra. Hochenergetisch abmoderiert. Das war unheimlich anstrengend. So, jetzt ein bisschen religiöses Abgeschwäbel vielleicht. Das Lichtwesen hat uns auch alles rausgesaugt an Energie. So. Also tschüss. Nächste Woche wieder. Macht's gut. Für euch. Mal vielleicht alle miteinander. Tschüss.